Gabelbissen. So kocht Österreich. Es ist do, wenn man's recht betraucht, a schöne Sach, die helle Nacht. Draus pfeift der Wind, dick fällt der Schnee, wie's heut der Winter treibt, man weiß ja eh. Aber schaut sich ein bissl um, drinnert in der warmen Stumm. Die Kinder hupfen und springen und lärmen und singen, brin rot verfreit die Wangerl glosen, als wie ein Garten voll lauter Rosen. Wie kann's denn auch anders sein? Es kommt das Christkindl und legt uns was ein. Servus und herzlich willkommen zur Folge 58 des Gabelbissen-Podcast. Ihr habt hier gerade die ersten zwei Strophen vom Gedicht Die Hölle Nacht von Markus Holtner geschrieben und gelebt im 19. Jahrhundert gehört. Das Gedicht wurde verfasst im Waldviertler Dialekt. Ihr wisst ja, Waldviertel ist ja eigentlich meine Heimatregion. Und da habe ich mir gedacht, da die heutige Folge ja quasi die Weihnachtsfolge ist, beginne ich das Ganze mit einem Gedicht in einem österreichischen Dialekt. Und da habe ich mir gedacht, ist natürlich für mich am einfachsten, wenn ich meinen Dialekt aus der Heimat nehme. Noch kurz, bevor es richtig losgeht, wer das ganze Gedicht hören möchte, der sollte am 24. Dezember mal den Podcatcher anwerfen. Da gibt es dann zu dieser Folge eine B-Nummer und da werde ich dann das ganze Gedicht vortragen. Natürlich wird es auch in den Shownotes zur B-Nummer dann eine hochdeutsche Variante des Gedichts geben, damit all diejenigen, die das Waldviertlerische nicht können und nicht so ganz verstehen, auch wissen, um was da geht. So, jetzt aber genug der ganzen Sache. Ich würde vorschlagen, kommen wir zum Kulinarischen der heutigen Folge. Ich habe ehrlich gesagt lange hin und her überlegt, was wir uns heute genauer anschauen könnten. Ursprünglich war ja geplant, dass ich wieder eine Folge gemeinsam mit der Zwerge mache, so wie im letzten Jahr. Leider war es krankheits- und terminlich bedingt nicht möglich, noch vor Weihnachten einen Termin zu bekommen, aber ich verspreche euch, nächstes Jahr gibt es dann wieder eine Folge mit mir und der Zwerge und natürlich wird es auch wieder Kräuterfolgen mit der Zwerge geben. Ja, ich habe dann überlegt, voriges Jahr, was hatte ich da oder was hatten wir da? Da gab es ja allgemeine Bräuche von Österreich, was so typisch klassische Weihnachtsgerichte sind. Und da haben wir gedacht, ich könnte mir eines rauspicken und habe dann ein bisschen recherchiert und habe mir gedacht, vielleicht mache ich doch was Moderneres. Und auf die eigentliche Idee dann hat mich dann so in einer kleinen E-Mail-Konversation die Katharina vom Blog Die Küchenchefin gebracht und die gemeint, dass eigentlich bei ihr, sie ist gebürtige Vorarlbergerin, ja durchaus auch Fondue am Heiligen Abend oder am Christtag etc. gegessen wird. Dann habe ich mir überlegt und gedacht, ja eigentlich so in meinem Verwandtschaft- und Bekanntenkreis wird das auch sehr oft gemacht und ja, da warum werfen wir nicht einfach mal in gewisser Hinsicht einen Blick über den kulinarischen Tellerrand von Österreich und schauen uns mal das Fondue genauer an. Ja, das Fondue ist in der Urform eigentlich ein Gericht aus Käse gewesen. Wann es genau erfunden worden ist, kann man heutzutage leider überhaupt nicht mehr sagen. Man kann es absolut nicht mehr genauer datieren. Und selbst die Region, wo es jetzt wirklich erfunden wurde, ist eigentlich, ja, soll man sagen, eher schwer ermittelbar. Grob kann man sagen, dass das Fondue mehr oder weniger in den Westalpen erfunden worden ist. Und es gibt vier Regionen, die man ja, quasi so als Hauptverdächtige sehen kann. Da hätten wir auf der einen Seite den Piemont, auf der anderen Savoyen, Wallis und das Aostatal. Diese Regionen kannten alle, ja, alle vier kannten ein Gericht, das man aus Käse, Eigelb, Mehl und Butter gemacht hat. Und in diese Masse hat man dann Brot eingetunkt und das Ganze dann einfach gegessen. Der Piemont hat das Grundrezept dann verfeinert, also im Piemont, nicht der Piemont selbst, im Piemont hat man dann dieses Grundrezept verfeinert und hat das Ganze dann noch mit Trüffeln versehen, also das klingt schon dann sehr, sehr aromatisch. Im Aostatal verwendet man dann einen ganz speziellen Käse, und zwar den Fontiner Käse. Kurz zur Erklärung, das ist ein typisch norditalienischer Käse, aber man verwendete dort, wie es heute üblich ist, noch kein Kirschwasser oder Wein als Zugabe. Das hat man noch nicht ins Gericht gegeben, aber dazu getrunken. Man primär hat man natürlich einen Wein getrunken, aber teilweise auch mal so ein kleines Stamperl Kirschwasser. Die Variante ist übrigens ähnlich dem, was man im Wallis kennt. Und das liegt vermutlich daran, dass die Walliser ausgewandert sind und unter anderem in jenes besagtes Tal gezogen sind. So, und eine Region habe ich euch noch unterschlagen, nämlich Savoyen. Savoyen kannte auch ein ähnliches Gericht, aber dort kann man sagen, findet man vermutlich ja, die Mutter unseres heutigen Käsefondues. Denn dort hat man bereits im 17. Jahrhundert, da gibt es einige Hinweise in Rezepten, Wein für die Käsemasse verwendet. Also sprich, man hat den Käse in Wein geschmolzen. Und wenn man sich so die heutigen gängigen Käsefondue-Rezepte ansieht, wird der Käse da auch im Wein geschmolzen. Sprich, dort hat man dann das Eigelb etc. weggelassen, hat im Grunde nur noch Wein, Käse und Gewürze verwendet. Ja, und irgendwie dürfte das Ganze dann eine sehr große Popularität erreicht haben, hat die Grenzen von Savoyen überschritten und sich dann eigentlich relativ schnell ausgebreitet. Und dann, ja, war mehr oder weniger das uns heute bekannte Käsefondue geboren. Fondue, ja, was heißt das eigentlich? Fondue stammt, wie man vermuten könnte, aus dem Französischen, und zwar leitet sich das vom Fondre ab und das bedeutet im Grunde geschmolzen. Na klar, ich habe euch ja vorher erzählt, ursprünglich hatte alles mit einem Käsegericht angefangen. Und erst viel, viel später hat man den Begriff Fondue auch für die anderen Varianten genommen. Sprich für alle Sachen, die man mit Ölen macht, also Ölfondues oder auch Fettfondues genannt, oder auf Suppenbasis, mit Weinbasis oder auch mit Schokolade. Das Ganze ist jetzt mittlerweile ein weltweit bekanntes Gericht, das findet man wirklich in so gut wie allen Kulturen und ist auch noch sehr, sehr beliebt dadurch. Schauen wir uns mal jetzt die verschiedenen Varianten des Fondues ein bisschen genauer an, würde ich vorschlagen. Beginnen wir mit dem Suppenfondue. Suppenfondue ist vor allem in China und Japan sehr beliebt. Man kennt es dort auch unter anderem unter dem Begriff Feuertopf. Das ist mehr oder weniger auch gleichzeitig das Behältnis, das man dort verwendet, der Feuertopf. Die Chinesen und Japaner garen eben in dieser Suppe dann Fleisch, Gemüse oder gefüllte Teigtaschen. Japan, wisst ihr, ist ja auch ein Land des Fischs. Man gibt es auch in Teilen von China wieder Fisch sehr gern gegessen. Der wird aber nicht da drin gegart. Beim Fisch macht man das Ganze ein bisschen anders. Und zwar gibt es da, ihr habt es sicherlich schon mal wo gesehen, so kleine Körbchen mit Griff, die so aus einem bisschen festeren Draht gemacht wurden. Da legt man eben dann das Fischstück hinein und dämpft es quasi über den Feuertopf. Sprich, man nutzt einfach die kochende Suppe, um damit das Stück Fisch zu garen. In Europa hingegen wird auch das Suppenfondue klassisch mit Gabeln gegessen. Und das Tolle bei dem ist, es gibt hier total viele Variationen. Man kann hier nicht eine klassische Rinderbrühe verwenden. Man kann zum Beispiel es auch mit Paradeissuppe machen. Man kann es mit Fischsuppe machen. Also der Vielfalt sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt. Man kann wirklich jeden Geschmack bedienen. Und meines Erachtens ein wesentlicher Vorteil am Suppenfondue ist der, dass man im Anschluss eine wunderbar aromatische Suppe hat. Denn durch die vielen Sachen, die ich ja da drin gar, bekommt er meine Suppe dann einen wunderbar herrlichen Geschmack. Ja, dann habe ich, wenn ich so einen netten Abend mit Freunden und Fondue mache, so einen kleinen Mitternachtssnack, eine schöne, kräftige Suppe. Ja, und ein weiterer Vorteil ist meines Erachtens, dass das Suppenfondue nicht so kalorienhaltig ist wie ein Fett- oder Ölfondue. Somit würde ich sagen, kommen wir gleich zum Fett- oder Ölfondue. Hier kann man sagen, wird eigentlich das Gargut quasi frittiert. Es ist eine sehr, sehr beliebte Variante. Ich persönlich mag sie auch total gerne. Und hier hat man auch wieder eigentlich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Ich kann im Endeffekt die gleichen Sachen garen, unter Anführungszeichen, wie im Suppenfondue. Ich kann aber auch etwas speziellere Sachen machen, wie zum Beispiel so ganz kleine Mini-Wiener Schnitzel. Die schneidet man zum Beispiel aus einem Schweinslungenbraten, paniert es, das kommt immer super an, schmeckt auch, finde ich, wunderbar. Natürlich kann man es natürlich auch mit Kalb machen, also Mini-Wiener Schnitzel nach Wiener Art müsste man es auch richtig nennen. Oder man könnte auch Mini-Cordon Bleu machen, gebackene Champignons etc. etc. Man ist ein bisschen mehr Aufwand, wenn man sowas macht, gebe ich gern zu, aber ist auch mal eine nette Abwechslung. Natürlich kann man auch bei den Ölen variieren. Hier sollte man aber aufpassen, denn es ist nicht jedes Öl für so ein Ölfondue geeignet. Wichtig ist, dass man das Öl stark erhitzen kann. Mein persönlicher Tipp wäre, verwendet Rapsöl. Das hat nämlich den wesentlichen Vorteil, dass es, wie soll man sagen, nicht diesen typischen Fondue-artigen Geruch hat. Was ihr wisst, wenn man Fondue macht, hat man ja nachher in dem Raum so einen speziellen Geruch. Beim Rapsöl ist es nicht so. Außerdem ist es ja auch noch ein bisschen gesünder als manch andere Öle, wie zum Beispiel jetzt ein, ja, sagen wir mal, Maiskeimöl. Man kann aber natürlich auch noch andere Öle verwenden. Was zum Beispiel sehr gut gehen würde, wäre ein Sonnenblumenöl. Oder auch ein Erdnussöl sind beides Öle, die man durchaus etwas höher erhitzen kann. Was man auf keinen Fall verwenden sollte, wäre Olivenöl oder andere kaltgepresste Öle. Die sollte man nie so erhitzen, vor allem Olivenöl. Ich habe es, glaube ich, eh schon ein paar Mal erwähnt. Das erzeugt dann, naja, nicht gerade sehr bekömmliche Stoffe, wenn es zu heiß wird. Und ein Ölfondue wird ja immer heiß. Also grundsätzlich könnt ihr alle raffinierten Öle verwenden, sprich all die mit Erhitzen etc. gewonnen wurden. Ja, noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr bereits in eurem Topf die richtige Temperatur vom Öl habt, dann macht auf gar keinen Fall die Wassertropfenmethode, so wie wir es zum Beispiel aus einer Pfanne von der Pfanne her kennen. Beim Fondue funktioniert einfach eine Variante mit einem Holzstäbchen, zum Beispiel Kinse, diese chinesischen Holzstäbchen, die man immer wieder mal wo dazu bekommt. Das kurz reinhalten und wenn beim Holz kleine Bläschen entstehen, dann wisst ihr, dass das Öl die richtige Temperatur hat und ihr könnt auch schon loslegen. Eine speziellere Variante wäre das Weinfondue. Vom Prinzip her muss man sagen, ist es ja wie das Suppenfondue. Nur wird hier nicht in Suppe gegart, sondern in Wein. Es wird hier als Einlage hauptsächlich Fleisch verwendet, teilweise wird aber auch Fisch im Wein gegart. Und auch bei den Weinsorten kann man hier wunderbar variieren. Es kommen sowohl Weiß- als auch Rotweine in Frage. Ich persönlich muss sagen, habe diese Fondue-Variante noch nie probiert, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es ziemlich gut schmeckt. Ja, und eine Variante gibt es ja noch und die erfreut vor allem die Naschkatzen unter uns. Das Schokofondue, das ist wie gesagt die süße Variante und hier wird natürlich kein Fleisch und kein Gemüse reingegeben, weil das würde, sind wir uns ehrlich, überhaupt nicht passen. Käsefondue wird normalerweise mit Obst gemacht, teilweise habe ich es aber auch schon gesehen, wenn darin Kuchenstücke einfach reingegeben. Man, da sollte man dann aber durchaus einen etwas festeren Kuchen machen, sonst zerbröselt das. Und irgendwann ist meine Schokomasse voller Kuchenbrösel und das ist ja auch nicht gerade ja, eine feine Sache. Schokofondue funktioniert eigentlich relativ einfach. Die ganz einfachste Variante wäre, ich schmelze einfach aus Schokolade. Da kann ich dann die verschiedensten Varianten nehmen. Ich kann eine Milchschokolade, eine dunkle oder auch eine weiße nehmen. Es gibt übrigens eine spezielle Variante vom Schokofondue und zwar nimmt man hier die Toblerone. Ihr kennt diese spezielle Schokolade aus der Schweiz. Teilweise, wenn man es dann ein bisschen feiner haben will, kann man die geschmolzene Schoko mit Gewürzen und teilweise auch mit ein bisschen Schlagobers verfeinern. Beim Schokofondue gibt es übrigens auch so ganz kleine praktische Fondues, die man mit einem Teelicht betreiben kann. Also da braucht man nicht einen riesen Topf. Da kann man relativ einfach mit wenig Schokolade, so als kleines Dessert nach einem Abendessen, ein kleines Schokofondue zu Hause machen. Ach ja, und habt ihr übrigens gewusst, dass der Schokoladebrunnen auch ein Schokofondue ist? Ich meine, im Endeffekt ist er geschmolzene Schokolade. Nur tunke ich hier nicht nur in einen Topf ein, sondern die flüssige Schoko läuft ja den Brunnen hinunter und da halte ich es einfach rein. Na, ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt sicherlich einigen von euch schon Appetit gemacht. Doch bevor wir zu den heutigen zwei Rezepten kommen, schauen wir uns mal an, was wir eigentlich für so ein Fondue alles benötigen. Gibt es die verschiedensten Utensilien, vor allem bei den Töpfen. Beim Käsefondue, aber auch beim Schokofondue benötigt man im Grunde einen anderen Topf, als wir es jetzt vom Suppen- oder Ölfondue kennen. Und zwar benötigen wir hier den sogenannten Caqueleu. Der Caqueleu ist ein etwas breiterer und flacherer Topf als der, sagen wir mal unter Anführungszeichen, Standard-Fondue-Topf. Das hat nämlich einen wesentlichen Vorteil. Die Temperatur in diesem Topf kann von der Form und der verwendeten Materialien her höher werden und wird gleichzeitig gleichmäßiger verteilt, auch bis in die Höhe hinauf. Wenn es nämlich oben zu kalt ist, ja, dann bleibt dann mein Käse nicht flüssig und dann habe ich natürlich ein Problem. Beim Caqueleu hingegen bleibt der Käse wunderbar flüssig und ich habe auch kein Problem, dass er unbedingt unten anbrennt etc., weil eben die Wärme wunderbar verteilt wird. In diesem Topf könnte ich natürlich auch ein Suppen- oder Fettfondue machen, aber für diese beiden Varianten gibt es eigentlich wieder eigene Töpfe. Wesentliche Unterschiede sind, dass man hier ein bisschen andere Materialien verwendet. Diese Töpfe sind meistens nicht beschichtet, was die fürs Käsefondue durchaus sind. Er ist eine Spur enger und teilweise auch um einiges höher als der Käsefondue-Topf. Zusätzlich bieten die, vor allem wenn man ein Fettfondue macht, also eins mit Öl, einen Spritzschutz, den ich rauflegen kann auf den Topf. Und die haben dann idealerweise auch noch ein paar Einkerbungen. Einkerbungen haben den Vorteil, da kann ich mein kleines Spießchen reinhängen und, naja, wie soll man sagen, rein theoretisch sollten die das Chaos im Fondue-Topf reduzieren. Ja, meine eigene Erfahrung hat mir über viele Jahre hinweg gezeigt, es bringt eigentlich gar nichts. Es kommt durchaus beim Fondue immer noch zu ein bisschen Chaos, es bleibt durchaus mal gern etwas drinnen. Aber die Idee ist gut, vielleicht mache ich ja auch noch was falsch und irgendwer von euch hat es eigentlich ja immer schon so mit Ordnung dann geschafft mit diesen Einkerbungen. Ja, ihr seht, wir haben zwei verschiedene Töpfe. Nur eins ist eigentlich bei allen gleich, und zwar das sogenannte Réchaud. Und das ist eigentlich im Grunde nichts anderes als ein Kocher für den Tisch. Und zwar Réchaud kommt vom französischen Réchauffer und das bedeutet im Endeffekt nichts anderes als aufheizen, also ein Aufheizer könnte man sagen. Bei meisten Fondues wird heutzutage fürs Réchaud eine Brennpaste verwendet. Früher gab es noch eigene Brenner mit Spiritus. Übrigens eine Sonderform von diesem Ding wäre ja das Stöfchen, das wir vielleicht vom Tee her kennen. Das zählt auch zu der Kategorie Réchaud. Und eine spezielle Variante von Fondue, Utensilien oder Gadgets, oder wie ihr auch immer sagen wollt, hätten wir noch. Und zwar das Elektrofondue. Elektrofondue hat den Vorteil, dass es vielseitig verwendbar ist. Also das sind ganz eigene Topfformen und in denen kann ich sowohl Käse als auch Suppen- oder Fettfondues machen. Das hängt jetzt nicht nur mit der Topform zusammen, sondern generell mit der technischen Beschaffenheit von dem Ding. Der kann die Wärme gleichmäßiger verteilen, ich kann es genauer regulieren etc. Und dadurch kann ich mit diesen Töpfen alles machen. Ich muss aber ehrlich gestehen, für mich persönlich kann das ein klassisches Fondue nicht ersetzen. Also ich mag das am liebsten mit Feuer drunter. Erst dann ist für mich ein richtiges Fondue. So, aber jetzt würde ich wirklich sagen, genug der grauen Theorie. Und ich möchte euch gern zwei Varianten eines Fondues vorstellen. Einmal haben wir ein Suppenfondue und dann möchte ich euch eine Variante vom Vorarlberger Käsefondue vorstellen. Beginnen wir mit dem Suppenfondue. Und das ist eine Variante, die ich persönlich sehr, sehr schätze und eigentlich bei jedem, dem ich das angeboten habe, immer total gut angekommen ist. Und zwar ein Paradeiserfondue. Und hier benötigen wir für 4 Personen 500 ml Rinderbrühe, 2 Dosen gewürfelte Paradeiser, eine Zwiebel, eine unbehandelte Zitrone, ein Bund frischer Thymian, so 10 bis 20 Gramm geriebener Grana Padano, Knoblauchgranulat, beziehungsweise wer das Granulat nicht so will, kann natürlich auch eine frische Zehe Knoblauch nehmen und die würfeln. Ich persönlich verwende lieber Granulat, weil ich es einfach besser vertrage. Dann benötigen wir noch getrocknete Kräuter. Ihr könnt zum Beispiel Oregano, Majoran, Thymian etc. nehmen. Das ist alles, was in die mediterrane Richtung geht. Ja, und außerdem benötigen wir noch Salz und Olivenöl. Zunächst einmal müssen wir unsere Zwiebel schälen und diese klein würfeln. Danach nehmen wir unseren Fondue-Topf, geben Olivenöl hinein und darin dünsten wir dann unsere Zwiebelwürfel schön glasig. Wenn das soweit ist, wird das Ganze mit der Rinderbrühe abgelöscht und wir lassen das Ganze mal aufkochen. In der Zwischenzeit öffnen wir mal unsere Dosen und gießen dann die Dosenparadeiser dazu. Ja, und das lassen wir dann wieder aufkochen. Während das am Aufkochen ist, können wir schon mal den Thymian nehmen und den ganzen waschen und zu einem Sträußchen binden. Wer das nicht möchte, kann auch eine sogenannte Gewürzkugel verwenden. Beide Varianten haben einen Vorteil und zwar, ich kann im Anschluss, wenn ich es nicht mehr brauche, den Thymian das einfach rausfischen aus dem Topf. Wenn ich die einzelnen Zweigerl reingebe, habe ich halt das Problem, ja, es ist eine ziemliche Fischerei, das dauert halt durchaus länger. Wenn dann das Ganze aufkocht, nehme ich das Thymiansträußchen oder meine Gewürzkugel und gebe es in den Topf hinein und lasse das Ganze 30 Minuten mitköcheln. Nicht auf zu hoher Temperatur, halte das Ganze eher grün, dass es einfach so leicht köchelt, quasi simmert. Ja, die Zeit können wir gleich wieder nutzen, um unsere Zitrone zu waschen und die Schale abzureiben. Das geht am einfachsten mit einem Zestenschneider oder mit einer ganz, ganz feinen Reibe. Und wenn wir schon beim Reiben sind, holen wir unser Käsestück und reiben eben da die 10 bis 20 Gramm herunter. Nach den 30 Minuten holen wir den Thymian wieder aus dem Topf heraus. Wer möchte, kann es schon drin lassen, aber meines Erachtens ist der Thymian-Geschmack dann viel zu intensiv. Wenn wir das dann heraus haben, nehmen wir einen Pürierstab und gehen kurz durch den Topf durch. Es müssen nicht die Paradeiser komplett püriert werden, die Paradeiserstücke, die meisten werden sich leicht zerkochen. Es kann ruhig ein bisschen stückelig sein, ich finde, das tut dem Ganzen nichts ab, aber kurz sollte man schon mal mit dem Pürierstab durchgehen. Ja, und wenn ich das dann gemacht habe, nehme ich meine restlichen getrockneten Kräuter, die ich habe, den Knoblauch, also das Granulat oder die feinen frischen Knoblauchwürfel und das Salzen, das gebe ich mal hinein. Und mit den Zutaten lasse ich dann nochmal weitere 15 Minuten köcheln. Ja, und last but not least schmecke ich dann das Sud, die Suppe mit dem Grana und der Zitronenschale ab. Wenn das dann den gewünschten Geschmack erreicht hat, die gewünschte Intensität, dann stelle ich es aufs Rochon rüber und kann auch schon mit dem Fondue loslegen. Gut, jetzt haben wir mal die Suppe, aber was eignet sich denn hier als Einlage? Also da kann man, finde ich, total viel nehmen. Ich mache zum Beispiel sehr gerne Rinderfilet, man kann aber auch ein Rinderhüftsteak nehmen, das geht genauso gut. Ja, man kann Hühnerfilets verwenden oder was auch total gut ist, Zucchini, die ich in Scheiben schneide und anschließend mit einem Serrano oder einem anderen Rohschinken umwickel und das Ganze dann da drin gare. Aber man kann auch Cocktailparadeiser verwenden oder andere Gemüsevarianten, wie zum Beispiel einen Bleichsellerie. Vorteil von diesem Fondue ist auf alle Fälle, dass ich im Anschluss eine total tolle Paradeissuppe habe. Und die ist vielleicht am Mitternachtssnack, wie bereits schon erwähnt, oder am nächsten Tag was Tolles. Wer gern mehr Anregungen für Einlagen bei diesem Fondue haben möchte, der schaut einfach in den Shownotes nach. Da habe ich nämlich das Rezept schon vor einiger Zeit mal verbloggt und den Link dazu gibt es, wie gesagt, in den Shownotes. Ja, und das zweite Fondue, das soll ein Käsefondue werden. Und da nehmen wir das Vorarlberger Käsefondue. Ihr wisst ja, klassischerweise sagt man, Käsefondue ist was Schweizerisches. Aber wenn ihr euch noch auf meine Vorarlberger Folge erinnert, habe ich euch ja erzählt, dass die Vorarlberger durchaus starke Einflüsse von den Schweizern hatten. Ja, und somit haben die auch das Käsefondue von den Schweizern genommen und quasi mit ihren Käsevarianten unter Anführungszeichen neu erfunden. Also die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Schweizer und Vorarlberger Käsefondue liegen mehr oder weniger im verwendeten Käse. Für 4 Personen benötigen wir hier 400 Gramm Vorarlberger Bergkäse, 300 Gramm Restkäse, 105 Milliliter Weißwein. Beim Weißwein ist es eigentlich eurem persönlichen Geschmack überlassen. Ich kann euch nur den Tipp geben, nehmt nichts zu Süßes. Also zum Beispiel ein Muscat O'Donnell ist meiner Meinung nach nicht sonderlich dafür geeignet. Ich würde eher einen grünen Veltliner verwenden, einen Rheinriesling, einen Welscher Riesling etc. Also eher so ein bisschen spritzigere Weine. Außerdem benötigt noch 20 Milliliter Kirschwasser. Wer jetzt nicht Kirschwasser zu Hause hat, kann durchaus auch einen anderen Obstbrand verwenden. Also es geht auch mit einem Marillenbrand, mit einem Zwetschgenbrand, also das ist dann euch überlassen. Original wird Kirschwasser genommen, aber auch andere Obstbrände werden in der Regel kein Problem. Außerdem benötigen wir noch so circa einen Esslöffel Erdäpfelstärke, eine frische Knoblauchzehe oder wer will Granulat, Muskat und Pfeffer. Ja, im ersten Schritt wird hier mal der Käse ganz fein gerieben. Und hier würde ich euch wirklich den Tipp geben, achtet darauf, dass ihr wirklich die feinste Variante eurer Reibe nehmt. Das hat nämlich den Vorteil, dass der Käse dann schneller und gleichmäßiger schmilzt. Sind die Fäden, die Stücke zu groß, dauert es viel zu lang und dann ja, ist das irgendwie, wird das nicht so gut, habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht. Wenn ihr die 2 Käsesorten schön gerieben habt, durchmischt ihr das Ganze, damit ihr mehr oder weniger eine große Käsemenge habt. Danach nehmen wir unseren Knoblauch, wenn wir frischen verwenden, schälen den und schneiden den anschließend in kleine Würfel. Ja, dann setzen wir unseren Fondue-Topf mal auf den Herd auf, geben den Weißwein hinein und lassen den mal aufkochen. Wenn der dann kocht, reduzieren wir etwas die Temperatur und geben dann den Käse hinein. So, und jetzt ist es wirklich wichtig, dass ihr ständig rührt. Also es muss, damit der Käse schmilzt, das sollte man bei nicht allzu hoher Temperatur machen, nur nebenbei angemerkt, müsst ihr ständig rühren, damit die Wärme gleichmäßig verteilt wird, sonst ist ein Teil schon geschmolzen, brennt vielleicht schon leicht an, kann durchaus passieren und der andere Teil ja, fängt dann mal an zu schmelzen. Also wirklich immer schön gleichmäßig rühren. Dauert am Anfang etwas lang, aber wenn der Käse dann zu schmelzen beginnt, geht es eigentlich relativ rasch, muss man sagen. Wenn der Schmelzvorgang dann so richtig schön im Gang ist, geben wir noch unser Kirschwasser oder den anderen Obstbrand dazu und rühren schön weiter. Und sobald der Käse dann wirklich komplett geschmolzen ist, nehmen wir den Knoblauch, geben den mal hinzu und anschließend schmecken es mir noch mit Muskat und Pfeffer ab. Salz können wir uns natürlich hier sparen, dadurch, dass beide Käse eher salzhaltigere Käse sind, braucht man nicht noch zusätzlich Salz. Doch bevor wir es essen oder verwenden können, geben wir noch unsere Stärke hinein und binden das Ganze noch einmal ab. Dann erhöhen wir leicht die Temperatur, lassen unsere Käsesoße, sage ich jetzt nochmal, aufkochen. Und wenn das soweit ist, wenn das gemacht hat, dann können wir es aufs Rachot stellen und auch schon unser Käsefondue genießen. Bei Einlagen gibt es hier auch wieder verschiedenste Varianten. In Vorarlberg wird, was ich weiß, klassischerweise Brot verwendet. Macht man auch in der Schweiz. Aber man kann beim Käsefondue auch wunderbar andere Sachen verwenden. Und ich kann euch sagen, das ist ein wahrer Genuss. Mein Brot ist schon total gut, aber man kann zum Beispiel am Beinschinken, da nehme ich eine dickere Scheibe vom Beinschinken durch grob würfeln, das tauche ich ein, das kann ich eintauchen, super. Rohschinkenröllchen, hier würde ich zum Beispiel eher einen Tiroler Lunchback nehmen oder sowas. Aber was auch sich wunderbar eignet, sind Cornichons, eingelegte Maiskölbchen, aber auch Obst, wie zum Beispiel Apfelspalten, Weintrauben, hier würde ich persönlich eher weiße Weintrauben verwenden, oder Birnenstücke sind wunderbar. Oder, was ich auch schon probiert habe, Walnusshälften, das schmeckt auch total edel im Käsefondue. Also ihr seht, beim Käsefondue hat man auch eine Vielzahl an Einlagen, die ich dann mehr oder weniger in den Käse eintauchen kann. Und ich finde auch, das macht einfach das Käsefondue so was ganz, ganz Besonderes. Also ihr seht, das Bereich Fondue ist absolut vielseitig. Da kann man so viel variieren. Das ist wirklich was Tolles. Schade, dass man das eigentlich so selten macht. Aber gerade Weihnachten ist ja meines Erachtens eine ideale Zeit für ein Fondue, weil da kommt ja durchaus immer die Familie zusammen. Oder man trifft sich einfach mit Freunden und sitzt ein paar Stunden zusammen, isst nebenbei ein wunderbares Fondue. Da ist ja diese Art von Kulinarik wirklich wunderbar. Ich denke, mit der heutigen Folge habe ich dann sicherlich auch ein paar neue Ideen bringen können, damit ihr vielleicht mal nicht ein klassisches Suppenfondue mit Rinderbrühe macht, sondern vielleicht einmal mit Paradeiserbrühe. Bevor wir zum eigentlichen Ende der heutigen Folge kommen, noch kurz ein paar administrative Sachen. Wie bereits eingangs erwähnt, wer gerne das ganze Gedicht Die Hölle Nacht hören möchte, der wirft am besten zu dem Podcatcher am 24.12. an, da veröffentliche ich die Folge 58b und da trage ich euch dann das ganze Gedicht in Waldviertler Mundart vor. Ursprünglich dachte ich mir, ja, ich mache es in dieser Folge, aber vielleicht interessiert es nicht jeden und von daher gedacht, mache ich einfach mal eine B-Nummer draus, wie es früher bei den Schallplatten üblich war. Am 28.12. veröffentliche ich voraussichtlich die Folge 59. Und wieso gerade 28.12.? Tja, da ist dann der zweite Geburtstag des Gabelbissen-Podcast. Und für diese Folge habe ich mir mal etwas Spezielles einfallen lassen. Also da könnt ihr euch schon mal auf etwas anderes gefasst machen. Wer übrigens möchte, kann mir gern einen Audiokommentar für diese Folge schicken, wer zum Beispiel seine Mitzitant grüßen möchte oder das klassische Ich grüße alle, die mich kennen, loswerden möchte, immer noch her damit. Grüße, Glückwünsche etc. Da spiele ich in dieser Folge natürlich sehr, sehr gerne ab. Am besten ihr schickt mir euer Audiokommentar in MP3 oder in einem anderen gängigen Audioformat und ich binde das dann in der Folge ein. Wie ihr mich erreichen könnt, das findet ihr auf gabelbissen.at, da schaut ihr am besten im Impressum nach, da steht dann auch die E-Mail-Adresse vom Podcast bzw. dem Blog. Ja, und dann geht der Gabelbissen-Podcast in die Winterpause und die nächste reguläre Folge gibt es dann für euch am 16.01.2015. Und somit sind wir am Ende unserer heutigen Weihnachtsfolge angelangt. Und um euch ein bisschen noch mehr in Weihnachtsstimmung zu versetzen, habe ich mir gedacht, möchte ich auch heuer wieder in der Weihnachtsfolge ein kleines Lied am Ende anstimmen. Keine Sorge, ich musiziere und singe nicht selbst, weil das will ich euch nicht unbedingt antun. Und zwar möchte ich euch heuer mal, weil wir auch beim Kulinarischen ein bisschen in den Tellerrand geblickt haben, ein nicht österreichisches Weihnachtslied vorspielen. Aber wobei, in gewisser Hinsicht gibt es durchaus einen Österreich-Bezug bei dem Lied. Ja, welches spiele ich denn jetzt ab? Und zwar möchte ich euch The Little Drummer Boy vorspielen und hier in einer Version von Maya Solveig, das ist eine US-amerikanische Sängerin, die hat dieses Lied auf freemusicarchive.org unter der Creative Commons 3.0 veröffentlicht. Sprich, bei einem nicht kommerziellen Projekt wie der Gabelbissen Podcast kann ich das ohne Bedenken einbinden. Einen Link zur Website der Sängerin bzw. zu freemusicarchive.org findet ihr natürlich in den Shownotes zur aktuellen Folge. Ja, wie ich vorher gesagt habe, Little Drummer Boy hat einen gewissen Bezug zu Österreich. Man, das Lied wurde im Jahr 1941 komponiert, und zwar in den Vereinigten Staaten von Amerika, von einer gewissen Catherine Davis. Aber so richtig berühmt wurde dieses Lied erst durch die Familie Trapp. Und Familie Trapp ist vielleicht einigen von euch ein Begriff. Man kennt sie vielleicht von The Sound of Music, ein in den USA vor allem sehr, sehr populärer Film. Bei uns, naja, man kennt ihn, aber er ist nicht so populär. Und die Familie Trapp war ja dafür bekannt, dass sie singt. Und die haben eben dieses Lied gesungen, ihm somit zur Bekanntheit verholfen. Die bekannteste Variante von dem Lied wurde übrigens im Jahr 1977 veröffentlicht. Und ich denke, das kennt dann jeder. Die wurde gesungen von Bing Crosby und David Bowie und ist bekannt unter dem Titel Peace on Earth. Wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Weihnachtslied, und das man durchaus immer wieder doch in Stimmung bringt. Somit wünsche ich euch allen frohe, kulinarisch wertvolle und entspannende Feiertage. Wünsche euch, dass ihr Zeit mit der Familie, mit Freunden verbringen könnt. Und sage danke fürs Zuhören und wünsche natürlich wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Nochmal frohe Feiertage. Bis zur nächsten Folge. Servus. Oh, come they told me ba-rum-bum-bum-bum. A newborn king to say ba-rum-bum-bum-bum. Our finest gifts to bring ba-rum-bum-bum-bum. To lay before the king ba-rum-bum-bum-bum. Rum-bum-bum-bum. So to honor him, ba-rum-bum-bum, when we come. Oh, little baby, ba-rum-bum-bum, I am a poor boy too, ba-rum-bum-bum. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.